Eine wunderschön renovierte Altbauwohnung, ein Traum, aber... Im ersten Winter ging es los. Da hatten wir in zwei Räumen an zwei Wänden Schimmel. Trotz viel Heizen, trotz viel Lüften kam das immer wieder. Und wir sind mit unserer Vermieterin einfach nicht übereingekommen. Und haben dann gedacht, das Einzige, was wirklich hilft, ist, die Miete zu reduzieren. Haben das natürlich angekündigt, schriftlich. Dann der Schock. Vor wenigen Wochen kam die fristlose Kündigung wegen Mietrückständen. Wir sind völlig fassungslos. Jürgen Becher, Geschäftsführer beim Mieterverein Köln, kennt derartiges Verhalten von Vermietern und die Angst von Mietern in solch kniffligen Situationen. Bei einer Mietminderung besteht immer unterschwellig die Gefahr, dass der Vermieter irgendwann mit der Kündigung droht oder eine Kündigung ausspricht, weil er vorträgt, du Mieter bist mit mehr als 2 Monatsmieten im Zahlungsvollzug. Das war in unserem Beispielfall so und das kann übel ausgehen. Wenn sich herausstellt, dass die Minderung nicht gerechtfertigt war, dann habe ich als Mieter schlechte Karten, dann wäre unter Umständen die Kündigung wirksam. Deshalb sollte man die Miete tatsächlich nur mindern, wenn auch wirklich ein echter Mangel vorliegt und hierbei auch keine völlig überzogenen Beträge ansetzen. Aber was, wenn der Vermieter darauf nicht reagiert? Gibt es weitere Druckmittel? Das Gesetz sieht ein sogenanntes Zurückbehaltungsrecht noch parallel vor. Das heißt, ich kann der Vermieterin auch mitteilen, ich behalte die Miete zurück oder mache von meinem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch und halte einen Teil der Miete zurück. Bis zum 3- bis 5-fachen Betrag der Minderungsquote kann man zurückbehalten. Und in ganz hartnäckigen Fällen? Dann werde ich aktiv und erhebe bei Gericht Klage mit dem Antrag, die Vermieterin zu verurteilen, die und die Mängel beheben zu lassen. Habe aber schon Herzklopfen, kriege ich irgendwann jetzt die Kündigung und verliere ich meine Wohnung. Das Gericht beauftragt oft zunächst einen Gutachter. Der stellt fest, was letztendlich die Ursache für den Schaden ist. Insbesondere bei Feuchtigkeits- und Schimmelschäden verweist Jürgen Becher auf 2 ermutigende Erfahrungen. Erstens: 3/4 der Fälle sind es tatsächlich bauseitig bedingte Mängel. Zweitens: Grundsätzlich kann ich jede fristlose Kündigung, die wegen Mietrückstand ausgesprochen wird, heilen, indem ich binnen einer Frist von 2 Monaten nach Zustellung der Klage den Betrag ausgleiche. Übrigens, kleinere Mängel verursachen oft nur kleinen Ärger. Hier darf der Mieter selbst den Handwerker rufen und die Kosten mit der Miete verrechnen, sofern er dem Vermieter vorher eine angemessene Frist gesetzt und sein Vorgehen angekündigt hat.